Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 226. Das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Jawohl. Und ganz besonders freut mich, dass dieses Mal auch wieder der Markus mit dabei ist. Er hat uns einiges zu erzählen, unter anderem auch über das Sony Xperia Z3 mit Dual-SIM-Funktion. Jawohl, das ist ein ganz besonderes Z3. Geht mir nicht so einfach. Und dann gibt es natürlich wieder einige News. Ja, so viel waren es gar nicht diese Woche. Ich weiß nicht, wann das los war, aber ich muss trotzdem dann später durchgehen, denn relativ fix durchgehen, denn der Beitrag von Markus ist erfreulicherweise sehr lang. Die Community war auch wieder aktiv und die App der Woche, diesmal zwei Apps der Woche. Ja, damit nicht jeder enttäuscht ist, so, aber naja. Vielleicht sind auch alle enttäuscht, weil ihr werdet jetzt nicht glauben, was da App der Woche geworden ist. Ja, unglaublich. Gut, ich fange gleich mal an. Beziehungsweise der Markus fängt gleich mal an. Markus von smartphonefan.de hat nämlich einen schönen Beitrag, wie schon gesagt. Und den lassen wir jetzt auch zu Wort kommen. Tja, dann bin ich auch mal wieder im Uncast. Hallo, herzlich willkommen. Freue mich, dass ich wieder mal mit dabei sein kann mit einem Beitrag. Hat sich auch einiges an interessanten Sachen bei mir in den letzten Wochen ereignet. Da war zum einen mein Urlaub in Florida, den ich mit zwei Android-Telefonen bestritten habe. Dann hatte ich kurzzeitig das Vergnügen, auch ein OnePlus One hier im Haus zu haben. Das war sicherlich auch ganz interessant. Und aktuell ganz frisch angekommen ist das Sony Xperia Z3, und zwar die in Deutschland eigentlich gar nicht erhältliche Dual-SIM-Version. Ja, starten wir zunächst mal, also in chronologischer Reihenfolge würde ich sagen, mit dem Urlaub in Florida. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dort zwei Android-Geräte einzusetzen, nämlich das Samsung Galaxy S5 und das Motorola Moto G Dual-SIM, und zwar die 2013er Version, die es in Deutschland offiziell nicht gab. Es gab aber verschiedene Händler, über die man das Gerät dann auch bestellen konnte. Mittlerweile gibt es das Problem ja nicht mehr. Die aktuelle Version des Moto G ist ja generell eine Dual-SIM-Version und die ist ja auch ganz offiziell in Deutschland erhältlich. Warum in Florida mit zwei Android-Geräten? Wer mich kennt, weiß, dass ich alle Betriebssysteme eigentlich nutze. iOS, Android, Windows Phone und auch BlackBerry. Ich habe sogar noch ein Firefox OS Handy hier, aber das ist für den ernsthaften Einsatz dann doch eigentlich nicht geeignet, muss man sagen, weil es noch nicht mal schafft, E-Mails wirklich zuverlässig abzurufen. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ja, ganz einfach, bis vor kurzem war es mit amerikanischen Prepaid-Karten nicht möglich, mit dem iPhone oder mit dem Windows Phone zu tethern. Also sprich, das Gerät dann auch als mobilen Hotspot einzusetzen, um auch das Laptop oder Tablet ins Netz zu bringen. Die Praxis in Florida hat jetzt gezeigt, dass ich bis auf eine einzige Ausnahme in den Hotels wirklich vernünftig funktionierendes WLAN hatte, sodass ich jetzt gar nicht unbedingt hätte tethern müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich bin ganz gerne unabhängig und weiß mir gegebenenfalls selbst zu helfen, wenn ich halt eben diese Möglichkeit nicht habe. Auch das habe ich schon erlebt, dass das Hotel-WLAN entweder gar nicht erst vorhanden war oder eben relativ schwach war. Ja, und mit Android-Geräten gibt es da überhaupt keine Probleme. Ich hatte die SIM-Karten von AT&T und von T-Mobile im Einsatz. Die AT&T-Karte war vom Provider H2O Wireless und T-Mobile habe ich original. Warum beide Netze? Eigentlich braucht man es nicht, muss man ehrlich sagen, aber ich war bisher eigentlich immer T-Mobile-Fan, insbesondere weil man diese Karte auch relativ gut übers Jahr retten kann, bis zum nächsten USA-Aufenthalt zum Beispiel, weil das Online-Menü sehr gut durchdacht ist und administrierbar ist und so weiter. Und die Netzqualität im Westen der USA, wo ich öfter schon unterwegs war, Die ist zwar ein Tick schlechter als die von AT&T, aber wirklich nur ein Tick. Und genau das ist der Unterschied. In Florida war dieser Unterschied deutlich größer. AT&T hatte massive Vorteile. Aber hauptsächlich nutze ich beide Netze eigentlich, um mehr Datenvolumen zu haben. Weil, also ich wüsste jetzt nicht, ob und wie man bei amerikanischen Prepaid-Karten Highspeed-Volumen nachbuchen kann, wenn das zum Tarif erhältliche verbraucht ist. Früher war es bei denen sogar so, dass dann die Datenverbindung gekappt wurde. Es ging gar nichts mehr. Mittlerweile wird es gedrosselt, wie wir es bei uns auch kennen. Aber das bringt mir natürlich auch wenig, wenn ich dann, sagen wir mal, 8 Tage mit einer gedrosselten Karte rumlaufe. Und ich als Power-User, ich als Nerd, als Podcast-Freak brauche halt doch das ein oder andere Megabyte mehr als vielleicht der Standardurlauber, der WhatsApp oder Hangouts nutzt, das Ganze nur mit Textnachrichten und vielleicht hier und da noch ein Facebook-Update postet. Und insofern ist mir das immer ganz recht, wenn ich viel Highspeed-Volumen halt eben dabei habe. Dual-SIM war insofern ganz gut, weil ich eine dritte SIM-Karte gebraucht habe. Und zwar meine deutsche O2-Karte, einfach deswegen, weil ich dort einen sehr genialen Roaming-Tarif drauf habe. Gab es nur für Geschäftskunden, gibt es seit 12. ist es glaube ich April, also seit dem Frühjahr nicht mehr. Man zahlt in allen EU-Staaten und auch in den USA und Kanada, außerdem noch halt Schweiz, Norwegen, Island, so ein paar andere europäische Staaten halt noch, zahlt man 49 Cent pro Gespräch. Und zwar wirklich pro Gespräch. Egal, ob man den Anrufbeantworter nur erreicht, dann hat man die 49 Cent mehr oder weniger versenkt. Aber auch wenn man 1,5 Stunden telefoniert, kostet es nur 49 Cent. Und das ist natürlich gerade aus Nordamerika ein sehr genialer Tarif. Ich meine, innerhalb Europas sind die Roamingkosten mittlerweile so überschaubar, da fällt das nicht mehr ganz so ins Gewicht. Aber in Nordamerika sieht das ja doch noch ein bisschen anders aus. Ja, und so hatte ich halt eben die T-Mobile-Karte und die, also die amerikanische T-Mobile-Karte und die deutsche O2-Karte parallel im Motorola und die AT&T-Karte halt eben im Samsung, im Galaxy S5. Das Motorola als 200-Euro-Handy, muss ich sagen, hat sich verdammt gut geschlagen. Ich meine, ich habe natürlich schon gemerkt, dass das eine andere Geräteklasse ist als jetzt so ein Galaxy Note 3 oder ein HTC One M8, also so Geräte, mit denen ich sonst normalerweise unterwegs bin. Aber hat man hier und da mal gemerkt, man hat mit SwiftKey was eingeben wollen und das war dann so langsam, wie man es von alten Windows-Rechnern kennt. Aber ein Reboot am Tag und das lief wieder, halt eben auch, wie man es von alten Windows-Rechnern kennt. Also muss ich sagen, für das Geld wirklich ein tolles Gerät. Kann man nicht meckern. Und diese Kombi war eigentlich auch ganz gut. Nach dem Urlaub hat dann das OnePlus One schon zu Hause auf mich gewartet, nachdem ich dann auch mal einen Invite hatte und mir das Gerät bestellt hatte. Von vornherein allerdings nur zur Ansicht, weil das dieses Gerät für mich nichts ist. Das war von vornherein klar. Und zwar aus dem Grund, ihr kennt mich, ich möchte LTE Versorgung haben und dieses Gerät kann kein LTE 800, denn das ist nun mal in Deutschland, wenn man nicht gerade E-Plus-Kunde ist, wobei die ja auch nicht mehr ewig ein eigenes Netz haben nach dem Aufkaufen durch O2, ist es einfach mal das wichtigste Band. Ja, das ist das Band, das die Telekom in ländlichen Regionen einsetzt, das von O2 und Vodafone praktisch fast ausschließlich eingesetzt wird. Und wenn ein LTE-Smartphone dieses Band nicht unterstützt, dann kann man das eigentlich vergessen, ja, auf dem deutschen Markt. In Asien zum Beispiel wird 800 MHz für LTE eigentlich gar nicht eingesetzt. Das ist ein, ich will nicht sagen Deutschland-Problem, aber doch ein Europa-Problem. Und da hat OnePlus One einfach wahrscheinlich irgendeinen Chipsatz verwendet, der das nicht kann. Und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Es gab ja zwischendurch auch mal Gerüchte, dass die eine verbesserte Version nachschieben, die dann auch LTE 800 kann. Da ist nie was draus geworden. Warten wir es mal ab, fürs nächste Jahr soll es ja wieder ein neues Modell geben. Mal sehen, was dann kommt. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist dieses OnePlus One schon der Hammer. Also ein 64 Gigabyte-Gerät für 300 Euro mit einem wirklich tollen Display, das auch okay verarbeitet ist, muss ich sagen. Also das kann man wirklich nichts gegen sagen. Gerade diese relativ raue Rückseite hat mir deutlich besser gefallen als die Rückseite meines Sony Xperia Z3 Dualsim, das ich jetzt verwende, weil das ist dermaßen glatt, das Handy, das fliegt dir einfach mal so vom Tisch, wenn du nicht aufpasst. Und da, also ohne Case, ich warte jetzt händeringend drauf, geht da eigentlich nichts mit dem Sony. Das ist zwar designtechnisch wirklich der Hammer, muss man ehrlich sagen, ja. Aber das ist echt ein Problem. Das war beim OnePlus One kein Problem. Die Kamera ist nicht so doll. Die Sprachqualität ist okay, aber nicht übermäßig gut. Ansonsten, das Ionogen Mods Betriebssystem, das performt natürlich hervorragend, rasend schnell gegenüber Samsung. Ich habe ja in der Vergangenheit viele Samsung-Geräte eingesetzt. Fällt einem sofort auf, dass die Bloatware nicht vorhanden ist. Also es ist ein wirklich tolles Gerät, muss man ehrlich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her der Hammer. Wenn jemand eins bekommen kann und kein LTE 800 braucht, ja. Display, super, kann man wirklich nichts gegen sagen. Das Schöne ist auch, dass die ja mittlerweile, das war bei meinem Gerät auch schon der Fall, dass die ja mittlerweile sogar zwei SIM-Kartenhalter mitliefern, einmal für Micro und einmal für Nano-SIM. Da ist man wirklich auch hervorragend aufgestellt, was die Flexibilität angeht, wenn man, je nachdem, was man vorher für ein Gerät und demnach für eine SIM-Karte hatte. Also muss ich sagen, es ist absolut innovativ, absolut super. Aber wie ich schon sagte, ohne LTE 800 ist das für mich nichts. Deswegen habe ich das Gerät wieder verkauft. Ich habe auch das Samsung und das Motorola wieder abgegeben, weil es während meines Urlaubs Informationen zu einem neuen Android-Smartphone gab, das ich mir jetzt zugelegt habe. Und da muss ich sagen, die Investition hat sich wirklich gelohnt. Ich meine, dieses aus 3 mach 1 war natürlich ein teurer Tausch irgendwo. Andererseits reicht mir eigentlich ein Android-Smartphone und dieses Android-Smartphone hier ist wirklich der absolute Hammer. Es ist nämlich die Dual-SIM-Version des Sony Xperia Z3, die in Deutschland offiziell gar nicht verkauft wird. Man kriegt sie in einigen europäischen Nachbarländern. Wenn man auf eBay mal guckt zum Beispiel, findet man italienische Händler, die es auch nach Deutschland verschicken. Ich habe es bei GSM Nation, heißt der Händler, bestellt, ein britischer Händler, der aber sogar eine deutsche 0800er Support-Hotline hat und aus den USA interessanterweise verschickt. Und nein, es fallen keine Steuern an, also auch keine Zölle und nichts. Das klären die alles im Vorfeld. Kommt auch, man muss es auch nicht am Zoll abholen, kommt für nicht ganz günstige 649 Euro direkt nach Hause. Und dieses Smartphone ist für jemanden, der wie ich auf Dual-SIM-Funktionen Wert legt und zusätzlich halt eben auf eine vernünftige LTE-Unterstützung und auch auf eine vernünftige Daten-SIM-Verwaltung. Ich glaube momentan alternativlos. In Deutschland gibt es ja das HTC One M8 offiziell. Ich habe es mit dem Gerät versucht. Betriebssystem, Display, Hardware. An sich alles schick, wirklich super. Aber gleiches Problem wie beim OnePlus One, es gibt kein LTE 800. Und da muss ich sagen, das ist eben extrem suboptimal. Ja, gerade wenn man hier, wie ich, auf dem Land wohnt und aktuell sogar nur Edge in allen Mobilfunknetzen zur Verfügung hat, außer bei E+, da habe ich sogar nur GPRS. Aber für das kommende Frühjahr eben LTE 800 Ausbau in Aussicht gestellt wurde. Ja, UMTS wird hier nicht mehr ausgebaut, das kann man vergessen. Wo es heute kein UMTS gibt, bis auf wenige Ausnahmen, werden die Netzbetreiber in UMTS nichts mehr investieren. Aber LTE wird natürlich weiterhin massiv ausgebaut. Ja, das ist definitiv klar. Und das sieht man eigentlich auch im Alltag. Also wenn ich hier unterwegs bin, 3 Kilometer weiter, die nächste Basisstation unterstützt schon LTE, zumindest bei der Telekom. Und ansonsten hier im Rhein-Main-Gebiet, also auch fast überall mittlerweile gute LTE-Versorgung, kann man absolut nichts gegen sagen. Ja, also wie gesagt, dieses Gerät unterstützt das Xperia Z3 Dual-SIM nicht nur alle deutschen LTE-Frequenzen, sondern wenn man sich mal die Spezifikationen anguckt, dann muss ich sagen, es gibt, glaube ich, kein LTE-Band, das dieses Gerät nicht kann. Also es ist wirklich der Hammer. Ich meine, die vier GSM-Bänder plus Quadband UMTS und so, das kennen wir ja alle. Haben ja die meisten oder eigentlich alle Smartphone-Spitzenmodelle sowieso. Bei LTE, muss ich sagen, sah das bisher schwach aus. Apple hat im iPhone mittlerweile, die haben ja sehr spät mit LTE im iPhone angefangen, haben auch beim iPhone 5 seinerzeit nur LTE 1800 in Deutschland unterstützt, war auch Schrott, muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt die aktuelle iPhone-Generation, die ist ähnlich breit aufgestellt wie das Sony Xperia Z3. Also da muss ich sagen, auch Hut ab. Aber bei vielen anderen Herstellern ist das sicherlich noch ein Problem. Also siehe OnePlus One, aber die stehen damit nicht alleine da. Ja. Und da muss man wirklich sagen, eine feine Sache. Auch LTE 1700 kann dieses Sony, und da bin ich wiederum mal auf meinen nächsten USA-Aufenthalt gespannt. Wobei ich nicht weiß, ob die Prepaid-Karten von T-Mobile und AT&T LTE-fähig sind. Aber das muss ich sagen, ist natürlich dann auch die Möglichkeit, das mal zu testen, was die meisten anderen europäischen Smartphones nicht können. Ja, ansonsten über diesen besagten Händler GSM Nation, mit dem ich übrigens ansonsten, außer dass ich da halt jetzt Kunde war, mit einem einzigen Gerät nichts zu tun habe, also soll jetzt keine Werbung sein, ich möchte nur kurz meine Erfahrungen schildern. Ich habe das Gerät mittwochs bestellt und es war freitags hier. Ich habe Mittwochnachmittag bestellt, Mittwochabend ging es in Washington raus nach Cincinnati, ging dann weiter nach Brüssel, wo es am Donnerstag angekommen ist. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 oder so war es dann in Frankfurt. Und vormittags um 10 oder 10:30 war es dann auch schon hier bei mir, muss ich sagen. Alle Achtung. Das Gerät ist vom Design her super. Es ist ganz hervorragend verarbeitet. Es wirkt halt nach Glas. Und zwar noch glasiger und vor allem, wie gesagt, noch glatter als die 5er Generation vom iPhone, die ich schon in der Hinsicht sehr grenzwertig fand. Und wie gesagt, das sieht zwar designtechnisch wirklich super aus, aber es ist irgendwas stiefglatt. Also ohne Case traue ich mich das nicht regelmäßig einzusetzen, weil das fliegt garantiert demnächst irgendwo so runter, dass es bleibende Schäden nimmt. Und das möchte ich ja vermeiden, logischerweise. Android 4.4.4 schon, ich meine, Lollipop können wir noch nicht erwarten, aber immerhin das zuvor aktuellste Android immerhin drauf, 4.4.4. Die Sony-Oberfläche, muss ich euch ehrlich sagen, habe ich mir jetzt gar nicht so intensiv angeguckt, weil ich habe natürlich dann direkt den HoloLauncher HD installiert, den ich eigentlich auf allen Android-Geräten verwende, wo kein Stock-Android drauf ist. Also bei Motorola habe ich jetzt zum Beispiel drauf verzichtet, einen eigenen Launcher, weil das ist ja so nah an Stock Android, da braucht man das eigentlich jetzt nicht wirklich. Ja. Aber ansonsten, auch bei Samsung, bei HTC, habe ich eigentlich immer den HoloLauncher HD im Einsatz. Und muss man mal gucken, was man jetzt macht, wenn es dann Richtung Lollipop geht. Display, wirklich super. Betriebssystem, absolut schnell. Und das Spannende natürlich bei mir, die Dual-SIM-Funktion, die ist sehr gut umgesetzt. Das ist ähnlich vom Menü her, wie wir es vom Motorola Moto G eigentlich kennen. Das heißt, man kann die SIM-Karten einzeln aus- und also ein- und ausschalten. Das heißt, in meinem Fall zum Beispiel meine geschäftliche SIM-Karte schalte ich einfach abends auf Knopfdruck ab. Und die private funkt weiter. Das Schöne ist außerdem, Datensim kann man softwaremäßig umstellen. Das heißt, nicht wie beim HTC One M8 Dual SIM, wo man die SIM-Karten praktisch umstecken musste. Ja, SIM-Kartenschacht raus, SIM-Karten umstecken, SIM-Karten Schacht wieder zu und so weiter, braucht man beim Sony nicht. Man sagt im Menü, die SIM 1 oder die SIM 2 soll jetzt halt eben die Dual-SIM, die Datenfunktion machen. und dann läuft das so. Bei Nichterreichbarkeit einer SIM-Karte kann man eine automatische, allerdings je nach Tarif natürlich auch kostenpflichtige Rufumleitung auf SIM 2 automatisch legen. Man kann darüber hinaus den SIM-Karten einen Namen geben. Ansonsten heißen sie halt einfach SIM 1, SIM 2. Die zweite SIM-Karte kann immer nur GSM. Also die SIM, die für Daten festgelegt wird, die macht 2G, 3G und 4G. Die andere SIM-Karte kann nur GSM, was natürlich für Telefonie auch völlig ausreicht, muss man ja logischerweise auch ganz ehrlich sagen. Und was mich an diesem Gerät, abgesehen von dieser wirklich gelungenen Dual-SIM-Umsetzung, bisher am meisten begeistert, ist die Akkukapazität. Ich bin ja nun wirklich als Power-User bekannt. Kollege sagt zum Beispiel Samsung Galaxy S5, er hat eins, kommt da bequem über den Tag? Komm ich nicht bequem über den Tag, muss ich ehrlich sagen. iPhone 6 Plus, also wirklich das 6 Plus, das mit dem großen Display und entsprechend starkem Akku, das kriege ich auch bis zum Nachmittag leer. Ich kann jetzt noch nicht von dem Sony hier sagen, wie das wirklich im Alltag aussieht, sondern gestern der erste Tag. Wo man ja auch dazu sagen muss, da ist der Akku noch nicht trainiert. Und trotzdem, ich habe das Gerät morgens um 7 vom Ladekabel weggenommen. Ich habe es wirklich intensiv genutzt. Ja. Und war abends gegen 23.30 Uhr noch bei knapp 40% Akkukapazität. Und das fand ich sehr ordentlich. Also das ist das erste Smartphone seit vielen, vielen Jahren, wo ich also wirklich überhaupt keine Angst haben muss, um über den Tag zu kommen. Ich kann mich noch nicht mal erinnern, wann ich das zuletzt hatte. Wahrscheinlich ein ganz früher BlackBerry. Ja, so die BlackBerrys, die noch diese einfachen Displays da hatten. Ja, Schwarz-Weiß-Display oder diese merkwürdigen Farbdisplays, die es vor vielen Jahren bei BlackBerry gab. Die haben ja tagelang durchgehalten sogar. 5-6 Tage auf einem Akku war ja überhaupt keine Seltenheit bei den Geräten. Aber ansonsten, auch wenn ich an Nokia Communicator früher schon denke, an Palm Pre oder auch an frühe Android-Geräte wie das T-Mobile G1 oder ähnliche Geräte, das war ja immer ein Kunststück, über den Tag zu kommen mit einem Akku. Ich habe damals, als man die Akkus noch tauschen konnte, habe ich mir generell 2 Zusatzakkus gekauft, die ich immer dabei hatte. Dann hatte ich dann meistens so nachmittags den zweiten genommen und konnte dann immer noch sicher sein, ich habe noch einen dabei. Ja. Für den Fall der Fälle, den dritten habe ich in der Praxis eigentlich, ja doch, habe ich auch mal gebraucht, wenn ich irgendwie es nicht geschafft habe, abends und über Nacht beide wieder aufzuladen, dann musst du am nächsten Tag unter Umständen auf einer Messe oder so dann der dritte Akku ran, statt dem, der noch nicht richtig voll war. Aber wie gesagt, ein Smartphone, wo ich wirklich abends noch 30 plus x an einem langen Tag 30 plus x Prozent Akkukapazität habe, da muss ich ehrlich sagen, ich kann mich an keins erinnern. Das ist der eigentliche Hammer. Wird bei der Single-SIM-Version des Sony wahrscheinlich genauso sein. Ich wüsste nicht, warum die Dual-SIM-Version in der Hinsicht besser sein sollte. Also auch von daher wirklich eine absolute Kaufempfehlung. Etwas lauter sein könnten die Klingeltöne, also ich fürchte ihn, aber das ist ein Problem bei vielen Smartphones, ich fürchte in belebter Umgebung auf einer Messe in Frankfurt auf der Zeil oder im Fußballstadion hört man das nicht. Apropos Klingelton, man kann 2 verschiedene Klingeltöne auch für die beiden Anschlüsse festlegen, finde ich auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, die Klingeltöne, die sind jetzt nicht arg leise, aber sie sind eben auch nicht brüllend laut. Also wenn ich an ein iPhone 6 Plus denke oder ein BlackBerry Passport, die ich auch beide hier habe, da kann man den Klingelton richtig laut einstellen, da hört man ihn auch. Ja, aber also auch wenn es laut um einen rum ist, da ist Sony eher im, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Bereich. Ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich das Telefon klingeln dann eher über die Vibration an meiner Pebble Smartwatch mitbekommen und weniger über den Klingelton, wenn ich, je nachdem, wo ich unterwegs bin, man kennt das ja auch, Winter, dicke Jacke und so, Ja, ansonsten Stereo-Lautsprecher, aber natürlich bei weitem nicht der gute Sound wie bei HTC. Er ist okay, der Sound, der ist ein bisschen höhenbetont, fehlen ein bisschen die Tiefen, ein bisschen die Bässe. Das hat man bei vielen Smartphones, aber das ist jetzt nicht so wie dieses chaotische HTC HD7 damals, dieses Windows Phone oder ganz früher der MDA Pro mit Windows Mobile noch von der Telekom und T-Mobile damals noch. Die Dinger haben ja wirklich gequäkt wie das Radio 1923 zur Gründung desselben in Deutschland. Na, so schlimm ist es nicht. Also man kann mit dem Sony durchaus auch mal Musik oder auch mal einen Podcast hören. Ist überhaupt kein Thema. Klappt und man kriegt keinen Ohrenkrebs von. Aber ein HTC One M8, was ja, glaube ich, relativ Referenz eigentlich ist für Smartphone-Lautsprecher, ist um Längen besser. Auch ein iPhone ist um Längen besser, und zwar egal welches, auch ein BlackBerry ist um Längen besser. Samsung ist etwa auf dem gleichen Niveau wie das Sony, nur dass Samsung anders klingt. Samsung klingt eben etwas dunkler. Aber wie gesagt, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, also an sich ist auch der Lautsprecher wirklich gut. Ja, für jemanden, der ein aktuelles Dual-SIM-Smartphone sucht, das mit einem fast aktuellen, eigentlich noch aktuellen, wenn man von Nexus mal absieht, Android-System ausgestattet ist, wirklich im High-End-Bereich, LTE-technisch auch für die Zukunft schon gerüstet, für die nächsten Jahre, dazu noch starken Akku, dem kann man eigentlich nur das Sony Xperia Z3 Dual-SIM ans Herz legen. Und Sony selbst, muss ich sagen, ich kann das Unternehmen nicht verstehen, dass so ein super Gerät, so ein hervorragendes Smartphone nicht ganz offiziell in Deutschland verkauft wird. Ja, die Netzbetreiber werden das sicherlich nicht unterstützen, keine Frage. Aber man kann es ja durchaus machen wie HTC, die über Mediamarkt und Saturn ihr One M8 Dual-SIM verkaufen. So könnte man ja auch mit Amazon, mit Media Saturn und weiteren, sagen wir mal, ganz normalen Handelspartnern das Ganze vermarkten. Man könnte natürlich dann auch entsprechend Werbung machen in Fachmedien oder auch in Publikumsmedien. Und das ist das, was ich beim HTC One M8 Dual-SIM auch so ein bisschen vermisse. Also das Gerät gibt es, ja, aber ich sehe nirgendwo Werbung dafür. Ja, und dann heißt es irgendwann, ja, neues Dual-SIM in Deutschland, das brauchen wir gar nicht anbieten, lohnt sich nicht. Das M8 hat kaum jemand gekauft. Ja, das ist dann wie immer das Problem. Ja, wenn, ich meine, wir Nerds, wir kriegen das mit, wenn so ein Gerät auf den Markt kommt, aber der normale Kunde doch nicht. Und das halte ich für sehr problematisch. Ja, da muss man dann auch entsprechend die Werbetrommel rühren. Ich denke mal, da werden schon viele, viele Handynutzer auch interessiert, ein solches Gerät zu bekommen. Und insofern, ja, wie gesagt, das Sony kann ich nur empfehlen, ist momentan auch relativ alternativlos. Wie gesagt, bei HTC fehlen einige LTE-Bänder und man kann die Daten-SIM nur durch Umstecken umschalten. Samsung, die Geräte, die High-End-Dual-SIM-Geräte wie S5 oder so, gibt es ja nur auf dem asiatischen Markt offiziell. Man kriegt sie auch über irgendwelche Händler hier zu ähnlichen Preisen, ich glaube sogar günstiger als das Sony hier. Problem bei Samsung ist aber auch, Daten-SIM ist hart gecodet. Also sprich, wer dann die andere SIM-Karte mal für Daten nutzen möchte, der muss dann auch wirklich umstecken. Ja, da geht nichts über Menü umschalten. Und das finde ich, ist eigentlich nicht so ideal. Ja, gut, wenn jetzt jemand sagt, ich habe sowieso da, ich nutze Dual-SIM so, dass ich eben eine Sprache- und eine Daten-SIM drin habe. Ich meine, dann brauchen wir nicht drüber diskutieren, dann läuft das alles, ja. Aber ich habe es bei mir halt so, dass ich zwei Smartphone-SIM-Karten drin betreibe, meine geschäftliche und meine private halt eben. Ja, und sinnvollerweise habe ich halt eben als Datennetz normalerweise Telekom und nicht O2 ausgewählt, weil es ist nun mal in der Regel das bessere Datennetz, aber es gibt natürlich auch Stellen, zum Beispiel, wo wir unser Frankfurter Smartphone-Treffen immer haben, am zweiten Mittwoch im Monat, Mobile User Group Frankfurt im Restaurant Adler in Ginnheim. Wer Lust hat, kommenden Mittwoch sind wir wieder da. Ab 19 Uhr offiziell, der harte Kern trifft sich so ab 18.30 Uhr ungefähr. Dieses Restaurant Adler ist vom Essen her super, vom Funkempfang her schlecht. Aber immerhin seit gut einem Jahr haben wir E-Plus mit UMTS, O2 mit etwas schwächerem LTE jetzt sogar und Vodafone LTE ging neuerdings ganz schwach, aber Telekom teilweise noch nicht mal Edge. Also Telekom bucht teilweise aus. Das heißt, das wäre eine klassische Location, wo ich sage, okay, ich schalte das Sony jetzt auf O2 um, weil O2 mir da halt eben zumindest die Möglichkeit bietet, überhaupt was auf die Beine zu stellen, wenn ich Daten übertragen möchte. Ja, wie gesagt, insofern ist man da schon deutlich flexibler. Und wie gesagt, bei den Samsung- und HTC-Geräten ist das eben nicht vorgesehen, dass man das so umschalten kann. Beim Motorola geht's auch, aber das Motorola ist halt eben wieder ein günstiges Gerät ohne LTE. Man würde sich ein Moto X als Dual-SIM-Version wünschen, was es leider wiederum noch nicht gibt, aber vielleicht ja dann die nächste Generation. Gut, dann waren's aber jetzt auch schon wirklich fast 30 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gebe zurück zum Rio und sag mal bis demnächst hier wieder im Antcast. Klasse Sache, Mensch. Ja, du warst ja, bist ja richtig begeistert von dem Sony Xperia Z3. Das soll ja was heißen, ja, bei der ganzen Hardware, die du da hast, ja. Ist ja irre. Und da denke ich, kann man schon sagen, boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ganz toll. Die Dual-SIM-Funktion ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Haben wir auch schon des Öfteren überlegt. Aber ehrlich gesagt, eben an wegen Mangel an vernünftigen Modellen mit der Dual-SIM ist es dann immer gescheitert, weil eben da doch ein paar andere Sachen bei mir wiederum im Vordergrund stehen. Ja. Und naja, okay. Aber das hört sich doch mal sehr, sehr gut an. Dann komme ich jetzt zu den News. Und zwar, Samsung hat jetzt Lollipop-Update-Termine bekannt gegeben. Das dürfte viele freuen, unter anderem, es war ja eigentlich schon sicher, aber trotzdem nochmal jetzt quasi in Stein gemeißelt, dass es für das Galaxy S4 ein Update geben wird. Und das dürfte sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Leute freuen. Das GTI 9500 ist auf jeden Fall das, also mit dem Exynos Prozessor, aber die anderen werden dann nächstes Jahr folgen. Das heißt also, einige Samsung Galaxy S4 werden dieses Jahr schon Lollipop bekommen. Damit ist Samsung recht schnell. Wow. Die Konkurrenz schläft aber auch nicht, denn LG hat wohl den Titel eingeheimst als der Hersteller, der am schnellsten das Lollipop Update ausliefert. Ja, es wird sich also noch hier zeigen, ob es dann letztendlich auch wirklich so funktioniert alles, wie sie sich das gedacht haben. Aber das dürfte auf jeden Fall für die vielen S4-Besitzer doch eine freudige Nachricht sein. Oder auch nicht, ja. Ich kenne mindestens einen S4-Besitzer, der schon gesagt hat, oh nein, bitte kein Update. Nein, ich will doch nur meine Oberfläche. leider auch, muss man sagen, also für die anderen muss man sagen, leider, es ist absolut unwahrscheinlich, dass die Sense-Oberfläche, Entschuldigung, dass die TouchWiz-Oberfläche in irgendeiner Weise besonders extrem verändert wird. Das zeigt auch schon die Geschwindigkeit des Updates. Ich denke mal, man wird von diesem Lollipop nicht ganz so viel merken. Ja. Kleinigkeit natürlich, klar. Aber im Prinzip TouchWiz bleibt und tja, da werden auch einige Gebete von den Leuten nicht erhört, die sagen, endlich das TouchWiz weg. Das Fire TV bekommt ebenfalls ein Software-Update. Da sind ein paar neue Features hinzugekommen. Beispielsweise, dass jetzt einige Tablet-Games kompatibel sind mit einem Fire Game Controller. Dazu wurde intern die Verarbeitung per Software-Update von den Steuerungsbefehlen etwas modifiziert, dass sie auch mit dem Controller zusammenarbeiten, was natürlich auch wieder ein paar Spiele mehr auf den Fancy Screen bringt. Und noch interessanter finde ich, dass ein Gast zum Beispiel seinen Inhalt von seinem Handy-Display auf das Fire TV spiegeln kann. Das heißt also, wenn zum Beispiel jetzt ein Bekannter kommt und möchte was zeigen, dann kann der auch über das Fire TV dann seinen Inhalt am TV zum Beispiel zeigen. Das ist auch etwas, da können wir schon fast wieder in Richtung Nexus Q, ja? Wenn auch hier das Design noch nicht mal annähernd so schön ist wie den Q. Ich will ein Q. Ja. Aber kann man ja eh nichts mehr mit anfangen. Naja. Gut. An der Versionsnummer wird sich nichts ändern. Intern werkelt hier ja dieses Fire OS, das eben auf Android 4.2 basiert, meines Wissens nach. Und nein, Quatsch, das ist auf Android 4 irgendwas passiert, das weiß man nämlich nicht genau. Die App, die man dazu braucht, um mit einem Telefon als Gast quasi was ans Fire TV zu schicken, da wird Android 4.2 mindestens benötigt und natürlich auch spätere Versionen sind da geeignet dafür. Außerdem gibt es jetzt auch Amazon TV in Großbritannien. Juhu. Dann gibt es noch interessante Sachen bei Lollipop, und zwar SD-Kartenunterstützung wird wohl zurückkommen. Google hat APIs veröffentlicht, um den Entwicklern den Zugang zu SD-Karten unter Lollipop wieder zu gestatten. Unter 4.4 ist ja diese Einschränkungen, diese SD-Karte ziemlich eingeschränkt worden, so dass kaum noch benutzbar war. Und das merkt man auch ganz deutlich, ist sowieso sehr kurios, warum das gemacht wurde, weiß ich wirklich nicht. Auf jeden Fall kommt es jetzt wieder zurück und damit werden sich viele, viele freuen, viele Entwickler auch vor allem, die nämlich frachtet werden mit Anfragen von Benutzern, die eben Schwierigkeiten haben mit ihrer SD-Karte. Und die SD-Karten sind nach wie vor extremst verbreitet. Bei vielen, vielen Geräten werden diese Slots eingebaut. Und ich finde das auch sehr, sehr gut, weil somit hat man eine kostengünstige Möglichkeit, seinen Speicher zu erweitern. Beispielsweise hier auch bei mir. Ich habe eine 32 GB Karte drin. Und da habe ich einfach mal so 32 GB für, ich glaube, wie viel hat die gekostet? 17 oder 19 Euro. Ja, zack, 32 GB mehr. Bumm. Das Problem ist, dass die Hersteller eben durch diese Limitierung bei 4.4 zu allen möglichen Mitteln gegriffen haben, um auf die SD-Karte zuzugreifen. So ist leider das Problem hier bei mir, dass jetzt zwar die SD-Karte schreiblesbar ist, ja, kein Problem, das ist gut. Aber der interne Phone-Speicher ist jetzt so tot wie die SD-Karte normalerweise unter KitKat, ja. Das heißt, es wird das deswegen einfach so gemacht, dass die SD-Karte ist jetzt SD-Karte 0 und die SD-Karte, der interne Phone-Speicher ist SD-Karte 1. Jetzt wird der interne Phone-Speicher so gehandhabt wie die SD-Karte 1 und kann eben von vielen Apps nicht mehr verwendet werden oder eigentlich von gar keinen Apps, einfach nicht mehr gemacht. Während die SD-Karte, die eingesetzt ist, jetzt als interner Speicher genutzt wird. Boom. So. Nutzen tut mir das nichts, weil das Gerät hat so viel interner Speicher wie externer Speicher und tja. Blöd, ne? Gut, mich wird das sowieso nicht tangieren, weil ich werde wahrscheinlich kein Upgrade bekommen auf Lollipop. Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, bin ich realistisch. Aber für die Leute, die eben jetzt hier ein Gerät haben, das das Update bekommt, die können sich freuen. Vielleicht können sie dann in Zukunft mit ihrer SD-Karte wieder was anfangen. Nach Sony kommt jetzt auch Samsung. Letzte Woche hatte ich schon angesprochen, größere Tablets kommen offenbar in Mode. Überhaupt, dieser Trend zu größeren Displays hat sich jetzt von den Handys offenbar auch auf die Tablets verschoben. Zuerst gab es ja von Google eben das Nexus 9, ja, statt in 7 Zoller, Nexus 7 jetzt auf fast 9 Zoll hoch gegangen. Dann hat Sony angekündigt, ein 12,1 oder so Zoll Tablet zu machen, also auch von 10,1 auf 12,1. Und jetzt will Samsung noch dieses Jahr einen 13 Zoller bringen, ein 13 Zoll Tablet, ja. Und man kann wohl sagen, dass zumindest mal firmenmäßig im Moment einen Trend einsetzt, auch die Tablet Bildschirme etwas größer zu machen, was ja eigentlich ein logischer Schluss ist, denn wenn die Handy-Displays größer werden, ich meine, wenn man ein 6 Zoll Handy-Display hat, dann ist ja ein 7 Zoll Tablet-Display fast schon wie das Handy-Display. Ja, also muss es dann schon größer werden. In dem Fall bei Google zum Beispiel dann eben ein 8,9 Zoll Display, was natürlich auch die Displaygrößen von den in Anführungszeichen großen Tablets dann eben nach hinten verschiebt. Ja. So zumindest mal der Gedankengang von den Anbietern. Allerdings muss ich sagen, in letzter Zeit hat sich ja öfters gezeigt, dass eben nicht nur die Hersteller waren, die mit größeren Displays sich abfinden, sondern eben auch die Nutzer. Schon würden es die Hersteller auch nicht machen. Also da gibt's auf jeden Fall einen Trend bei den Handys zu größeren Displays. Wie groß, das wird sich dann eben zeigen. Aber bei den Tablets war es ja bisher immer maximal das, was so standardmäßig zu bekommen war, war eben 10,1 Zoll. Nur ganz, ganz wenige Nischenfirmen haben da vielleicht größere Tablets angeboten. Und jetzt eben auch die beiden großen mit ja großen Displays. Ne? Ja, Primecast war eine schöne Sache. Genau 36 Stunden hat die Freude gedauert. Dann war's je vorbei. Chromecast-Nutzer konnten nämlich auf einmal Amazon Instant Videos schauen von ihrem Amazon Prime Account über das Chromecast am TV. Wahnsinn! Ich habe auch die erste Meldung gelesen, habe dann gleich das eingetragen, musste dann allerdings das gleich wieder korrigieren. Ja, denn, wie gesagt, die Freude hat nicht lang angehalten. Wie zu erwarten war, das hätte man sich eigentlich können denken, ja, musste der Hersteller, also der Entwickler von Primecast, übrigens eine kostenpflichtige App, ja, diese wieder vom Netz nehmen, aus dem Play Store raus, weil es nicht mehr funktioniert hat. Der Zugang wurde offenbar irgendwie blockiert. Genaues weiß auch der Entwickler nicht. Es hat einfach aufgehört zu funktionieren und offenbar kann der Entwickler es nicht einfach so mehr zum Laufen kriegen. Man geht davon aus, dass eben Amazon hier eingeschritten ist, weil das natürlich rechtlich problematisch ist und vielleicht auch, weil die ja den Fire Stick bald verkaufen wollen, Fire TV Stick. Und ja, da weiß man jetzt nicht genau. Wie gesagt, offizielle Stellungnahme vom Entwickler gibt's hierzu nicht, wer jetzt eigentlich Schuld hat. Glauben auch, dass er es nicht weiß. Vielleicht kommt der Cease and Desist Letter, bei uns auch Abmahnung genannt, denn bald zu diesem Entwickler. Ja, 36 Stunden, der Spuk war vorbei. Schade, schade, schade. Nicht interessiert auf jeden Fall, wer dafür verantwortlich ist. Hat Google da interveniert oder hat es Amazon gemacht? Alle tippen natürlich auf Amazon, aber bevor man jemanden verurteilt, sollte man mal warten. Denn ich finde, das ist auf jeden Fall schon gar unschön und ja, da macht das Prime Amazon Instant Video Prime keine so große Freude mehr auf einmal. Naja. Ja, LG schützt sich neue Produktnamen. Das alleine ist natürlich nicht besonders spektakulär, ja. Da sind so Namen drin wie G-Wallet, ja, Spirit, Magna, Comet, Leon, Chocolate, also G-Chocolate, G-Black und G-Tao. Verwundert einem alles nicht so. Aber dann taucht hier ein Gerät auf, oder ein Produktname, das ist G Plus nennt. G Plus. Und wie ist die übliche Abkürzung für Google Plus? G Plus. Und da muss ich sagen, was hat sich LG dabei gedacht? Ja. Wenn Amazon, sag ich schon, Google ist zwar eine nette Firma, aber also ich wäre jetzt um die Marke G Plus besorgt, um Google Plus, und würde da schon sagen, ey, könnte man das nicht ein bisschen ändern? Vielleicht LG Plus, wenn es wenigstens statt G Plus. weil das ist dann doch schon eindeutig verwechselbar, finde ich, wenn es so genannt wird. Aber ob man da rechtlich überhaupt was machen kann, ist die Frage, weil es ja eine ganz andere Kategorie ist. Also das heißt, das eine ist ja ein offenbar ein Hardware-Telefon, ja, wird sich dann zeigen. Aber eben nicht eine Software oder eine Plattform im Internet. Also das wäre wohl da nicht durchsetzbar, den Namen komplett zu verbieten. Aber unschön ist es, weil das bringt wieder totales Durcheinander. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Ja, Google Kalender gibt's ein großes Update dafür, das aber halt stopp, nicht gleich in den Play Store gehen und schauen, ob die neue Version da ist, sondern es wird vermutlich noch ein paar Wochen dauern, bis ihr das bekommt, wenn ihr nicht schon Lollipop habt. Also bei Android 5.0 Lollipop ist es schon verfügbar, bei allen anderen ab 4.1 Plus. Für ältere Geräte gibt's nicht, also für ältere OS-Versionen wird es noch einige Zeit dauern. Da heißt es in den kommenden Wochen. Ja. Und es wird auch eine iPhone-Version dafür geben. Insgesamt kann man sagen, der neue Kalender sieht optisch phänomenal aus. Ja, so hätte ich mir das eigentlich schon immer gewünscht, mit einer klasse Übersicht, also so ein Agenda, was man da einblenden kann. Und auch Hintergrundbilder im Kalender, so wie man zum Beispiel früher bei der Web-Oberfläche gewöhnt war, nur das sieht wirklich schön aus, nobel, muss ich das sagen. Und es werden natürlich auch da, es sind einige technische Verbesserungen gemacht, beispielsweise Suggestions, das heißt Vorschläge, wenn man also Termine einträgt, wird während dem Schreiben gibt es da schon Vorschläge, um zum Beispiel das zu vervollständigen, beziehungsweise um auch Orte mit einzubinden etc. Also da gibt's schon einiges und beispielsweise als Beispiel wurde da genannt, wenn man also öfters zum Beispiel in den Central Park rennen geht, ja, also joggen geht, dann reicht es, wenn man einfach nur RUN eintippt und schon wird auch als Position, also als Ort eben der Central Park dann zum Beispiel festgelegt, ja, oder festgelegt oder vorgeschlagen. Und somit ist es dann sehr, sehr viel schneller, hier was zu tun. Ja. Auch sogenannte Events von Gmail, ja, können jetzt direkt in den Kalender quasi überführt werden. Ja. Also beispielsweise, wenn man dann eine Reservierung kriegt, ja, zum bestimmten Datum, und dann wird das in den Kalender quasi übernommen und dort eingetragen. Das ist ja auch gar nicht mal schlecht. Aber ja, wie gesagt, ausprobieren kann man selbst noch nicht. Es gibt allerdings ein schönes Video, da kann man das schon mal ungefähr erahnen, wie das wie das ablaufen wird. Und ja, designmäßig, optisch ist wirklich ganz, ganz toll. Was man auch erwartet hat jetzt nach dem Material Design, das jetzt eingeführt wird in allen Apps. Aber ich finde gerade diese Kalender-App hat besonders was auf dem Tablet, eben wegen der schönen Übersicht mit dem Hintergrundbild etc., dass das auch dynamisch zu sein scheint. Und. Also es ist schon fantastisch, muss ich sagen, ne? Wie sich diese App dann weiterentwickelt hat. Vielleicht wird sie dann auch mal gebührend genutzt, denn ja, das hat immer noch so ein bisschen Schattendasein geführt und hat immer den Anschein gehabt, als ob das nur ein kostenloses Goodie halt war, das halt drin sein muss. Ja. Aber alle haben dann irgendwie doch was anderes installiert gehabt, wenn die das ernsthaft benutzt haben. Das ist eigentlich ganz schade gewesen, weil da viel Sinn davon verloren geht. Ich selbst benutze ja Jorte, weil ich den Google-Kalender nicht abgleiche. Aber muss sagen, das Design hier, wow, das würde ich mir wirklich für Jorte wünschen. Ja, aber das wird nie passieren. Nie. Ja, kleiner Kurzreview. Ich habe jetzt genug Gelegenheit gehabt, das Sony Bluetooth, ja eigentlich Headset, SBH20 zu testen. Und dieses kleine, quaderförmige Teil, das kleine Rechteck hier, ist richtig schön, Quader nicht, ne? Rechteck, ja. Ist richtig schön, lässt sich ganz einfach verbinden, wenn das Gerät ein NFC hat, NFC-Chip hat, beziehungsweise NFC-Technik, einfach auf dieses Bluetooth-Headset halten und dann wird alles automatisch eingerichtet. Das ist besonders schön. Also beispielsweise mit dem Nexus 4 hat das super geklappt. Dann kann das Gerät von mehreren Handys und Tablets angesteuert werden. Auch das ist schön, sogenannte Multi-Point-Access. Das heißt, man muss sich da auch keine großen Gedanken machen, wenn man jetzt mehrere Geräte hat. Man nimmt es dann einfach an diesem Gerät an. Das wird automatisch, funktioniert auch sehr, sehr gut. Ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Das letzte Gerät hat quasi dann den Zuschlag sozusagen. Wunderbar. Ja, die Besonderheit an dem Teil, dessen Soundqualität recht gut ist, auch das muss man sagen, Bluetooth 2.1 hat es, glaube ich. Ja, Akku hält einigermaßen lange. Also es ist angegeben mit 2,5 Stunden Dauernutzung oder Musik hören. Das ist ja ein Stereo-Headset, also perfekt geeignet für Musik zu hören. Ich habe wesentlich länger rausgeholt, also wesentlich länger. Ich weiß gar nicht, es muss ein Druckfehler gewesen sein, weil normalerweise tun ja die Firmen eher nach oben schätzen. Aber ich habe da schon locker 4 Stunden mit rausbekommen, aber locker. Und Standby-Zeit sollen etwa 200 Stunden sein. Was da auch hinkommt, weil, also wenn man das Teil einfach nur anschaltet und liegen lässt und nicht benutzt, das ist also ewig. Ja. In 2 Stunden ist das Teil dann wieder aufgeladen, sogar ein Netzteil wird mitgeliefert. Ja. Aber die absolute Besonderheit ist, dass man dieses Teil auch, weil es nämlich einen Anschluss für einen normalen Kopfhörer hat, ja, kann man also quasi den mitgelieferten abmachen. Einfach rausziehen, 3,5 mm Klinkenstecker und stattdessen ein 3,5 mm Anschluss von der Stereoanlage, von einem Verstärker beispielsweise, reinmachen und kann dieses Teil dann nämlich auch nutzen als Bluetooth-Empfänger für die Stereoanlage. Und das funktioniert genauso gut wie die wie das normale Hören über den Kopfhörer. Das verwundert auch nicht einfach. Eben die Besonderheit ist, dass das Teil eben separat ist, ja, von dem Kopfhörer sozusagen, und dass da nichts irgendwo verbaut ist im Kopfhörer, und wenn dann irgendwie mal irgendwo ein Kabelbruch ist, kann man das Teil wegschmeißen, sondern hier kann man einfach dann einen neuen Kopfhörer nehmen, beziehungsweise eben dann die Stereoanlage eben stattdessen anschließen, und es funktioniert wirklich wunderbar. Auch da ist natürlich die Soundqualität okay. Was auch interessant ist, wenn man das benutzt, ja, man kann, während man dieses Gerät benutzt, das Teilchen benutzt hier, dieses Headset, kann man auch das Ladegerät angeschlossen haben, so dass man, wenn man das daheim an der Stereoanlage hat, Ladegerät anschließen, und dann braucht man keine Angst zu haben, wenn man das Teil dann abmacht und mitnimmt, dass dann irgendwie der Akku schon fast leer ist. Und das ist eine schöne Sache. Die meisten hören nämlich auf, wenn man den Ladeadapter einsteckt, dann wird das Gerät quasi ausgeschaltet. Das ist hier eben nicht der Fall, sondern man kann das laden, während man es benutzt. Und damit ist es das ideale Gerät, um 2 Sachen gleichzeitig zu ersetzen. Und wenn ihr mal guckt, was ein normales Headset kostet, Bluetooth-Headset, ja, und so ein Bluetooth-Empfänger für die Stereoanlage, dann seid ihr auf jeden Fall schon über die 22 Euro, was dieses Teil hier bei Amazon, tut mir leid, dass ich jetzt die Werbung mache, aber ich wollte halt jetzt mal den günstigen Preis sagen, ne? Bei Amazon bezahlen müsst, ja, Straßenpreis, 22 Euro, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch wieder teurer geworden, das war ja hier ein Angebot, aber auf jeden Fall so um den Dreh rum, und das ist dann natürlich ein super Preis, und man hat 2 Fliegen mit einer Klappe sozusagen geschlagen. Ich kann das Teil auf jeden Fall empfehlen, das Bluetooth-Headset SBH20 von Sony. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Ja, von Sony, genau. Ja, schön, ne? Doch mal was Gutes. Ja. Ja, hier 22 Euro, genau. Es gibt's auch in Weiß für 26 Euro, etwas über 26 Euro. Ja, genau. Cool. Also das hat mich gefreut, dieses Teil. Mal endlich eine Bestellung, die ich nicht bereut habe. Neues Fairphone ist geplant. Die Leute, die sich schon länger Gedanken machen über, ja, wie so ein Telefon eben produziert wird und welchen Bedingungen und so weiter, die haben ja sich gefreut auf das Fairphone. Auch hier in der Uncast-Community wurde das Fairphone schon öfters mal erwähnt, weil es natürlich eine tolle Sache ist, dass es auch Firmen gibt, die auf sowas explizit achten und auch hauptsächlich darauf achten. Nicht nur sagen, ja, boah, hier, wir sind umweltfreundlich, ja, hier alles okay, ne? Sondern auch wirklich sich darum kümmern, so weit es geht. Ja, also frei von Sünde ist auch dieses Handy nicht, aber so weit es irgendwie geht, ja, dass eben konfliktfrei und fair produziert wird. Und die Leute wird es auf jeden Fall freuen, dass es jetzt ein neues Fairphone geben wird. Die ersten Bestellungen werden Mitte 2015 wohl annehmbar sein können. Es ist mit den Herstellern noch nicht alles ganz abgeklärt, ja, wie in dem Artikel hier, den ich verlinkt habe, auch zu erkennen ist. Dennoch darf man natürlich erwarten, dass hier das zweite Modell auf jeden Fall designmäßig anders wird und auch natürlich von der Hardware ein bisschen, ja, erneuert wird, muss schon ein bisschen stärker jetzt sein für die nächsten Jahre, weil wenn Mitte 2015 die Bestellung ist, dann hat man das Teil frühestens, denke ich mal, 2016, Anfang 2016 in der Hand. Ja, wenn nicht sogar noch länger. Es dauert halt alles ein bisschen länger bei dem Fairphone, weil eben da so viel beachtet werden muss. Aber ich glaube, das ist in dem Fall dann auch korrekt so. Und man darf sich freuen. Übrigens, wer sagt, okay, ich brauche aber jetzt ein neues Telefon, die technischen Daten müssen nicht unbedingt jetzt das absolut Nonplusultra überhaupt sein, aber ich will stattdessen darauf achten, dass es eben fair produziert wird, dass es konfliktfrei produziert wird und so wenig wie möglich Schaden verursacht hat für Mensch und Natur. Dann kann man noch eines der 7000 Fairphones bekommen, die jetzt noch zu haben sind. 50.000 wurden schon verkauft und ja, 7000 sind wie gesagt noch bei der Firma erhältlich, also schnell zuschlagen, bevor die weg sind, wenn man da Interesse dran hat. Ja, unbegrenzter Fotospeicherplatz für Amazon Prime Kunden in den USA. Tja, das ist ein Grund, warum ich den Titel gewählt habe, zum Beispiel das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Er sagt mir, ja, das Gras ist grüner, ist immer grüner auf der anderen Seite, weil, sprich, das, was man selbst nicht haben kann, ist immer besser, das will man immer haben, das, was man hat, das empfindet man dann eben nicht als so gut. Aber in dem Fall muss ich sagen, ja, natürlich ist es besser, ne? Unbegrenzter Fotospeicherplatz, ich hoffe, dass es auch in Deutschland dann bei Amazon, für Amazon Prime Kunden eingeführt wird. Kostenlos kann man natürlich nicht sagen. Ich würde mir von Google wünschen, dass die endlich die Beschränkung bei Google Plus Fotos und also, was ja der Nachfolger von Picasa ist, dass sie endlich da mal Nägel mit Köpfen machen und sagen, wir geben unbegrenzt Speicherplatz für alle Fotos. Bisher ist es so, unbegrenzt Speicherplatz gibt's nur für Fotos, die kleiner sind als 2048 mal 2048. Das ist zwar für Google Plus Postings ausreichend, aber eben nicht, wenn man seine Fotobibliothek hier verwalten will. Das Problem ist, dass man das oftmals mit den Geräten nicht einfach so per Fall einstellen kann. Ja, beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel eingestellt habe, ja, dass die Fotos im vollen Format gespeichert werden sollen, wenn ich dann Google Plus Posting mache, dann wird es eben auch im vollen Format gespeichert und wird von dem Speicherplatz abgezogen und wenn ich eben dann was hochschicken will, wo jetzt nicht unbedingt in der Auflösung sein muss, ja, dann müsste ich das dann vorher manuell runterrechnen und hochschicken. Ansonsten, wenn ich dann einen Tipp, ja, es soll nur mit 2048, wenn ich das anklicke, es soll nur mit 2048 gespeichert werden, dann gilt das halt auch für alles andere, auch wenn ich dann eben was hochlade, was eben in voller Auflösung gespeichert werden soll. Also, suboptimal, ne, wie man so schön sagt, furchtbarer Begriff, also nicht optimal heißt es. Und deswegen würde ich mir halt wünschen, unbegrenzt Speicherplatz für Google Plus ist eigentlich heutzutage sollte man das meinen. Bei Flickr gibt es 1 Terabyte kostenlos, jetzt bei Amazon, für Amazon Prime Kunden gibt es eben unbegrenzter Fotospeicherplatz. Könnte sich doch Google da zusammenreißen und die lächerlichen 15 GB ein bisschen erweitern und vielleicht auch wie wenigstens wie Flickr 1 Terabyte geben, dann haben normale Benutzer ja noch einigermaßen Zeit, das voll zu kriegen. Ne? Ah ja. Ah, okay. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass Amazon das auch hier in Deutschland bald umsetzt. Auch etwas, was momentan nur in den USA vorzubestellen ist. Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Produkt. Das nennt sich Amazon Echo. Ja, das kostet normal $199 für Prime-Mitglieder, ja, aber nur begrenzte Zeit. Und es gibt's auch nur per Einladung. Also nur, wenn man eben hier eine Einladung bekommt von Amazon, darf man daran teilnehmen und kann sich das Gerät so bestellen. Scheint jetzt irgendwie so ein Unding zu sein, das so zu machen. Furchtbar. Was ist Amazon Echo? Das ist einfach so ein, wie soll man sagen, so ein Zylinder? Nein. So ein Stück Rohr, ja. Wie so ein Stück Rohr. Das da steht mit integriertem Lautsprecher, 2 Knöpfen oben dran, einer schönen blauen Beleuchtung oben, sieht schon eher aus wie so Nexus Q, wenn auch der Nexus Q rund war und das hier so länglich ist, aber trotzdem, ja, das blaue Licht, ja, schön. So, und was ist das? Keine Tasten, gar nichts, nur ein Lautsprecher. Das Teil kann komplett und ausschließlich per Sprache gesteuert werden, ohne dass man sein Android-Handy dazu benutzt, ja. Und man kann einfach sagen, was man so auf dem Herzen hat und dann reagiert das Gerät dementsprechend. Also die Spracherkennung hat hier voll zugeschlagen, ähnlich wie schon bei dem Fire TV, wo man einsprechen kann, was für eine Serie man gucken will und dann wird die abgespielt. Ist es halt eben hier so, dass man da verschiedene Aufgaben machen kann. Das Video ist besonders interessant, ja. Da wird das Teil Alexa genannt, ja. Alexa, ja. Ja, das ist super, ja. Wie wird das Wetter? Ja, und dann kriegt man eben die Wettervorhersage. Alexa, wie sind die neuesten Nachrichten? Ja, und dann werden eben die Nachrichten vorgelesen. Oder eben verschiedene andere Sachen, auch das, was man zum Beispiel bei Wikipedia abfragen kann, auch was man bei Google Voice da öfters hört in den oder sieht in den Demos, ja. Dann kann man dann auch zum Beispiel sagen, ja, ich bleib mal hier bei den Beispielen, ja. Wikipedia Abraham Lincoln. Ja, und dann kriegt man eben Informationen von Wikipedia über Abraham Lincoln, ja. Oder man sagt zum Beispiel, setz einen Alarm für 8 Uhr morgens. Ja, und dann wird der Alarm gesetzt, ja. Und so weiter. Also ihr wisst schon, wo es da hinführt. Es gibt eine Information, ist ein Informationssystem, das komplett sprachgesteuert ist. Aber man kann auch zum Beispiel auf seine Amazon-Musik zugreifen, dass man einfach sagen kann, play my Playlist, ja, my actual Playlist oder so, zack. Oder play music by Katy Perry, yeah. Und schon geht's rund. Das alles einfach so bei Sprache. Das Besondere daran ist eben, das Ding hört immer zu. Ist immer aktiviert, ist immer angeschaltet und kann auch wecken eben und alles Mögliche, ja. Kann man Notizen machen, man kann Termine, sich an Termine erinnern lassen und, also jede Menge. Und tatsächlich, ja, Alexa hört sich doch gut an, ne? Alexa macht das, Alexa macht dies, Alexa stöhne. Nein, Entschuldigung, nein! Das meine ich nicht. Alexa! Das ist der Hammer. Also ich finde es sehr, sehr gut. Zusätzlich kann man hier mit der Amazon Echo App dann noch feinere Sachen und Einstellungen vornehmen, die man dann eben nutzen kann. Aber auch beispielsweise Shoppinglisten, die man sich zusammen erzählt hat, dann auch tatsächlich mitnehmen unterwegs, ja, dass man die dann sieht. Also das wird dann quasi in der App dann sichtbar. Ja. Und. Also also ich muss ganz ehrlich sagen, die Möglichkeiten, was hier allein durch diese Herangehensweise machbar wird, das mutet wirklich einem Science-Fiction-Film an. Ja, und ich glaube, dass solche Geräte, vielleicht ist Amazon Echo eines der ersten, die da wirklich den Schritt machen. Weg von überhaupt von irgendeiner Art von komplizierten Bedienung zu einem intelligenten System, zu einem intelligenten Haus, möchte ich fast sagen. Bei dem man eben alles ganz, mit dem man eben ganz normal interagieren kann. Da hier ist eine Antwort, ja, man kann damit sprechen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass entweder Alexa oder vielleicht in Zukunft andere Systeme hier ja die Steuerung von Haushaltssachen einbeziehen. Ja, ich habe ja schon gesagt, so eine Steuerung über das Android-Handy mit einem Licht wäre zum Beispiel ganz gut. Aber wie genial wäre es denn, wenn es uns einfach sagen könnte: Alexa, mach mal das Licht an. Bumm. Ja. Oder wenn Alexa sogar selbst merkt, wenn man im Zimmer ist, ja, und macht selbstständig das Licht an. Auch das ist möglich, denn auch das ist hier machbar. Hier gibt's also Möglichkeiten, Funktionen, wo quasi Alexa erkennt, wenn jemand im Raum ist und dann entsprechend Aktionen ausführt. Das ist also schon machbar im Prinzip. Es müsste nur eben vernetzt werden mit eben Licht oder anderen Relais, Geräten, Steckdosen etc. und so weiter und so weiter. Und dann könnten alle möglichen Steuerungsaufgaben da gemacht werden, ohne dass man eben umständlich noch nach dem Handy greifen muss. Und das ist eben so eine Geschichte, wo man sagen kann: Hier das Haus, ja, oder etwas im Haus ist ständig da, lebt mit sozusagen, ja, und funktioniert dann, ohne dass man sich weiter Gedanken machen muss. Ja. Übrigens kann man das Teil auch als Bluetooth-Lautsprecher nutzen fürs Handy. Ja. Das geht durchaus. Da ist ein Hochton-Lautsprecher drin und auch ein 2,5 Zoll Woofer, ja, für tiefere Geräusche, ja, und so weiter. Das heißt, die Soundqualität wird zumindest mal erträglich sein. Leider halt Mono-Lautsprecher, klar, also für Sound für die Schisten wird das nicht sein, ja. Ob es da einen Anschluss gibt für die Stereoanlage, kann ich nicht sagen. Durchaus möglich, denke ich mal. Aber ist jedenfalls hier nicht beschrieben. Gut, also ich meine, wie gesagt, das Teil kann revolutionär sein, ja, aber wie alles. Ja, ich meine, es ist schon ziemlich schade, dass man sich so Gedanken machen muss, aber natürlich, und damit komme ich auch fließend zu den Community-Sachen, ja, der Spike hat nämlich geschrieben: Hallo, tolles Gadget oder Wanze? Ja, es ist das Problem. Schade, und ich finde es wirklich traurig, dass man sich darüber wirklich Gedanken machen muss. Es ist nämlich eine Wanze. Das Teil hört immer mit, und ob da wirklich nur Sachen, wenn man das entsprechende Wort, wie Alexa sagt, übertragen werden. Da hat man eigentlich nur das Wort, oder ausgewertet werden. Er muss dann noch nicht mal übertragen werden, ausgewertet werden. Da hat man eben nur das Wort von der Firma. Ja, und das ist eben nicht mehr viel wert. Ja, gezwungenermaßen. Das ist nicht die Schuld von den Firmen, sondern von den Regierungen. Aber es ist wirklich schlimm, dass wir uns solche Gedanken machen müssen. Auf der anderen Seite ist natürlich so: Wollen wir tatsächlich dann eben auf die Zukunft verzichten? Ich meine, guckt euch doch mal an, in jedem Science-Fiction-Film wird es so gezeigt, das intelligente Haus, und wie das das Leben erleichtert. Es ist fantastisch. Da wird aber vorausgesetzt, dass das Gerät alles weiß und auch quasi zum Interagieren auch Informationen haben muss. Ja, wenn der jetzt keine Zugriffe auf alle, auf die ganze Musik hat, dann kann er auch die Musik nicht abspielen. Wenn er keinen Zugriff auf Terminplaner, To-Do-Lists und so weiter hat, und Shoppinglisten und alles Mögliche, dann kann er es nicht machen. Und wenn er nicht immer im Hintergrund zuhört, ja, dann kann er auch nicht einfach so verstehen, ohne dass man irgendetwas betätigen muss. Also sobald man wieder irgendwo was draufdrücken muss, ist das Ganze wieder sinnlos. Ja. Hier ist übrigens ein Button drauf, ja, wo man das Mikrofon ausschalten kann. Das ist aber auch eben ein Softkey, also man kann Softkey, sondern keine Taste, die einrastet, keine, die galvanisch trennt, sondern es ist eben einfach nur ein: Ich habe hier drauf gedrückt, jetzt schalt mal aus. Aber das könnte theoretisch auch wieder von innen aktiviert werden, ja. So ist das, ja. Ich finde es traurig, dass man so denken muss. Und da muss wohl auch jeder selbst abwägen, ob er die Zukunft haben will, und das Risiko eben eingehen will, oder eben nicht. Und ich muss sagen, für mich wird das auch ganz, ganz hart werden, weil ich will sowas, sagen wir, schon seit 20 Jahren haben, ne? Seit ich das in den Science-Fiction-Filmen gesehen habe. Wie genial, das ist für mich die Zukunft, ja. Ich komme rein, mein Haus, meine Wohnung begrüßt mich, ja. Gibt mir ein Status-Update, was ich verpasst habe, die Anrufe, die ich verpasst habe, ja, und alles Mögliche. Aber das würde eben bedeuten, dass das Haus, das Gerät in dem Haus quasi alles weiß, ja, und tja, kann ich nur darauf hoffen, dass das die Information nicht weitergeben kann. So ist das. Tja, schöne neue Welt, gefährliche neue Welt. Gut, weiterzugehen in der Community, doch, mein Liebling Oettinger und der Providerwechsel, ja, auch das kommt vom Spike. Ha, mit Spike hat's geschrieben. Hallo Neues vom Oettinger. Breitbandausbau Oettinger will Anbieterwechsel für eine gewisse Zeit verbieten. Das heißt, man soll für einen gewissen Zeitraum nicht den Provider wechseln können. Also ich muss das sagen, also ehrlich, yo mai, hat der Oettinger wieder zu tief ins Glas geschaut, ne? Also wirklich, Leute, das gibt's doch nicht, meine Nerven, Facepalm, ja? Hallo? Seht ihr, genau wegen solchen Leuten muss man leider über Sachen wie das Amazon Echo, ne, nachdenken, ob man es riskieren soll, weil diese Leute wissen nicht, dass es auch noch ein Recht gibt, in der virtuellen Welt, wenn die virtuelle Welt und die reale Welt sich überkreuzen, ja. Und hier werden Rechte entzogen. Wenn man jetzt hier den Anbieterwechsel sogar noch verbieten will, also ich habe ja auch geschrieben, was raucht der denn? Das Zeug muss echt gut sein, ja. Das ist vollkommen losgelöst. Irre. Wahnsinn. Ja, ich gehe da jetzt nicht weiter rein. Ich hab ja schon genug über den Oettinger hier heute wieder in der Rios Wochensicht gesagt. Das reicht, ja. Die Deezer-Werbung, die hat mich dann mindestens so zum Schmunzel gebracht, wie der Artikel vom Oettinger. Denn da sieht man mal so, ja, so die Suggestion, ja, höre, was du willst, ja, höre, was du hören willst. So ein Barbesuch und wie das so dann weitergeht mit den Mädels, ja, wenn man da auf die falschen Stellen schaut. Aber man kann sich das ja alles auch so schön zurechtdenken. Ich meine, manche machen das auch offenbar auch ohne dieser. Aber mit dieser geht's vielleicht noch einfacher. Nein, es ist halt wirklich ganz, ganz lustige Werbung, finde ich. Guckt euch die mal an. Ich habe so gelacht. Aber es ist schon hart an der Grenze, muss ich auch sagen. Da hakelt's wieder Proteste, 100%. Ja, also die Frauenverbände werden das bestimmt gar nicht so lustig hören. So lustig finden wie ich jetzt zum Beispiel. Ja. Ich bin ja aber ein Chovi, ne? Also ehrlich. Rio, wirklich. Und deswegen komme ich jetzt auch zur App der Woche. Ja. Nein, keine Shovi-App, aber ein Notification Sender. Ja, und sagt, wie Notification Sender? Sind wir bei iOS? Was brauchst du das? Nein, und zwar, das ist für die Pebble Smartwatch, genau. Und das ist hier bei mir heute die App der Woche, denn dieses Notification Center macht all das, was die Pebble von Haus aus nicht kann. Eigentlich schade, habt ihr gewusst, dass die Pebble gar nicht alle Nachrichten, die oben in der Statusleiste erscheinen, einfach so überträgt. Tatsächlich gibt es nur wenige Apps, die unterstützt werden. Und das ist natürlich äußerst schade. Um diese Lücke zu füllen, gibt es eben das Notification Center for Pebble, heißt es ganz genau, von dem Entwickler Matetro oder so, ja. Entschuldigung, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Ich kann den Namen so nicht. Das not compute, ja. Aber auf jeden Fall, ermöglicht diese App wirklich fast allem, was installiert ist, die Notifications rüberzubringen auf die Pebble Smartwatch. Und damit ist natürlich das Wichtigste an der Pebble auch gewährleistet. Faszinierend sogar auch Tasker Notifications können, also wie diesen berühmten Task Manager, Task Manager wäre verwechselbar. Also dieses Task Startprogramm, wenn man so will, ja. Kann man also auch rüberbringen, ja. Gmail ist ja obligatorisch, klar, das geht auch mit der Standard Pebble App, aber dann auch alle anderen Programme. Ich werde es sowieso nochmal testen, ja, ihr werdet jetzt gleich geschockt sein. Ich habe mir nämlich tatsächlich eine Pebble bestellt, weil ich der Meinung bin, dass das die einzige Smartwatch ist, die überhaupt jemals für mich in Frage kommen wird. Ja, ich kaufe noch keine Uhr, wo ich jeden Tag aufladen muss, das ist so unglaublich. Ja. Und klickibunti am Armgelenk war ich auch nicht. Aber dazu komme ich in der nächsten Rios Wochensicht, wenn hoffentlich die Pebble dann auch eingetroffen ist, ja, mit viel, viel Glück könnte es sein, dass sie dann schon da ist für die nächste, für den nächsten Uncast. Und dann werden wir sehen, wie es aussieht mit der Jabber Notification, weil das ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Wenn das nicht klappt, muss ich das Teil wieder verkaufen, weil das ist halt der Grund. Und ich werde es euch nächste Woche mal erklären, aber damit ich das Tablet nicht jedes Mal rausnehmen muss, ja, wenn ich eine Nachricht bekomme, weil das ist eben blöd, aus dem Rucksack immer das Tablet rauszunehmen, weil das ja auch mein Telefonersatz ist, und da kann ich das eben gleich sehen, ob es jetzt wirklich erforderlich ist, gleich das Tablet rauszuschnappen, oder ob das noch Zeit hat, bis ich mich mal hier hinsetzen kann, ja. Ja, deswegen ist es natürlich besonders wichtig und deswegen muss es auch laufen. Aber dieses Notification Center, das kann so viel, das kann sogar noch filtern, dass man zum Beispiel alle Benachrichtigungen kriegt, die ein bestimmtes Wort beinhalten, oder die, wo man sicherstellen kann, dass es keine Benachrichtigung gibt, die genau das Wort enthalten. Zum Beispiel kann man sagen, okay, ich will von alle meinen Apps, ja, möchte ich diese Benachrichtigung haben, aber wenn das Wort Newsletter drin vorkommt, niemals, ja, und dann kann man das einstellen und schon ist gut. Aber wenn das Wort, was weiß ich, zum Beispiel Uncast drin vorkommt, ja, dann auf jeden Fall durchstellen, auf jeden Fall anzeigen, ja. Und man kann auch Ruhezeiten einstellen, von dann bis dann soll's gehen, aber für diese App soll's immer möglich sein und. Also ihr seht, ihr habt Unmengen von Möglichkeiten, und zwar für jede einzelne App könnt ihr das selbst einstellen oder eben diese Exclusions und Inclusions für alle Apps machen. Und damit ist das ein riesiges Feld und eigentlich ein Muss für jeden Pebble-Benutzer. Ja? Ich weiß gar nicht, ob der Markus das hat. Markus hat ja schon erwähnt heute, er hat eine Pebble, ob er auch das Notification Center nutzt, ja. Also ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz toll. Und selbst das, was ich jetzt so schon ausprobieren und sehen konnte, ist sehr genial. Aber da gibt es nochmal ein genauer Testhinweis sowieso, auch wenn die Pebble schon oder der Urvater der Smartwatches ist, ja, ihr werdet jetzt nochmal was davon hören, nächste Sendung, sofern sie da ist. Ja, aber damit jetzt alle Leute, die keine Pebble haben, das werden wahrscheinlich die meisten sein, nicht zu sehr enttäuscht sind, habe ich noch eine zweite App der Woche. Ja, und zwar den Cat Simulator. Yeah! Ganz lustig. So in dem Stil von dem Goat Simulator. Ja, Cat Simulator ist halt ein kleines, süßes Kätzchen, das ganz schlimm miaut. Und dann geht's los. Ja, und ihr läuft durch eine Wohnung. Und euer Ziel ist, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Das ist nicht weiter schlimm, weil ihr seid ja ein süßes kleines Kätzchen, ja. Das darf alles, das darf auch einen Computer umschmeißen, Flatscreens, Lampen, alles, ja. Kurz und klein machen, das macht nichts, das ist süß und das darf's. der Hund findet es nicht so, von dem muss man ausweichen. Aber ansonsten war es das eigentlich auch von dem Spiel. Mehr kann man nicht machen. Es gibt zwei Modis. Einmal ein Free-Modus, wo ihr einfach drauf losmachen könnt, solange ihr wollt, solange bis euer Akku leer ist, ohne Sinn und Verstand. Oder ihr macht eine Time-Challenge, das heißt, ihr habt nur begrenzt Zeit, ja, und dann müsst ihr fertig sein, sonst ist es ganz, ganz übel, ja, und ihr habt nicht genug Punkte zusammen. So könnt ihr dann die eine Highscore nach der anderen jagen und immer versuchen, ein paar Punkte mehr zu kriegen. Ja, Langzeitmotivation wahrscheinlich null, aber das ist irgendwie so genial am Anfang, ich konnte da gar nicht mehr aufhören, ja. Ach, einfach krass, ja. Und jeder Katzenbesitzer kann sagen, ne, so ein Funken Wahrheit ist doch dran, ja, weil welche Katze hat nicht schon mal was runtergeschmissen? Ja, auch aus Absicht, aber die sind so süß und denken da gar nicht dran. Wer unterstellt so einem kleinen Kätzchen schon Boshaftigkeit? Nein, nein, nein, das kann da nicht sein. Und deswegen, ja, ist man dann auch seiner Katze nicht wirklich böse, wenn mal was runterfällt. Ja, ja, also das ist schon mal passiert, so das Smartphone, ne? Und so, bup, bup, ha, was ist denn das? Zack, zack, bumm, auf dem Boden. Ja, stell dir mal vor, es kommt jemand und schmeißt das Smartphone von eurem Tisch runter. Das sieht die Sonne nicht mehr, ne? Aber wenn so ein kleines Kätzchen, oh. Ja. Na Leute, ganz im Ernst, also Cat Simulator, ich finde es ganz lustig, schöne 3D-Grafik, naja, kann man geteilter Meinung sein, aber auf jeden Fall süß, süß, süß. Es gibt die kostenlose Version, die habe ich hier verlinkt, es gibt allerdings auch eine kostenpflichtige Version, die kostet, glaube ich, 2,36 €, da gibt es noch ein paar Features mehr, ja, cool, ne? Ihr schreibt eine in den Reviews etwas, was es bezeichnet ist, ja. Kawaii Cats, I love cats. Fertig. Ja, mehr müsste man dazu eigentlich nicht sagen. Hätte ich mal den ganzen Gequatsche können sparen. Danke, Leute, und das war's für heute. Ja. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt und loswerden wollt oder Kommentare schreiben wollt, nur her damit. Google Plus, Uncast, einfach die Uncast Community suchen und los geht's. rio@thenetcast.com. Das ist die Mailadresse, wo ihr was hinschicken könnt. Den GBG-Key und die ganzen Links und Informationen dazu gibt es auch unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss. World.